Deutschlandfunk. Das war der Tag. Mit Stefan Heinlein einen schönen guten Abend. Linke Spur, Blinker raus, Lichthupe. Drängeln mit Hochgeschwindigkeit auf der Autobahn. Kein Kavaliersdelikt und künftig richtig teuer. Verkehrsminister Tiefensee plant eine drastische Bußgeldverschärfung. Mehr dazu gleich und ein Gespräch mit einem Rechtsexperten. Außerdem unter anderem Informationen zum Koalitionskompromiss in Sachen Ich-AGs, zum schlechten EU-Zeugnis für Bulgarien und Rumänien und zu einem erschreckenden Bericht über die Korruption im deutschen Gesundheitswesen. An der Spitze der Nachrichten jedoch auch heute die BND-Affäre. Wie fast immer bei einem handfesten Polizskandal kommt auch hier die Wahrheit nur scheibchenweise ans Licht. Doch damit soll nun Schluss sein. Der seit Tagen heftig diskutierte Bericht über die systematische Bespitzelung von Journalisten wird nun veröffentlicht. So zumindest der Beschluss des parlamentarischen Kontrollgremiums. Allerdings, es wird noch einige Zeit dauern, denn zunächst sollen die betroffenen Personen hinter verschlossener Türe gehört werden. Aus Berlin der Bericht von Wolfgang Labon. Das parlamentarische Kontrollgremium PKGR tritt die Flucht nach vorn an. Der geheime Bericht des ehemaligen Bundesrichters Gerhard Schäfer über vom Bundesnachrichtendienst veranlasste Bespitzelungen von Journalisten durch Journalisten zur Ermittlung undichter Stellen im eigenen Haus soll nun doch veröffentlicht werden. Wie der PKGR-Vorsitzende Norbert Röttgen, CDU, nach einer Sondersitzung des Gremiums mitteilte, soll Betroffenen zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte jedoch zuvor Gehör gewährt werden und eine endgültige Entscheidung auf der nächsten PKGR-Sitzung am Mittwoch kommender Woche getroffen werden. Röttgen begründete den PKGR-Beschluss damit, dass Teile des Berichts bereits an die Öffentlichkeit gelangt seien. Dadurch ergebe sich die Gefahr, den Inhalt, wie er sagte, interessengeleitet, manipulativ und verzerrend darzustellen. Unterdessen hat die BND-Spitzel-Affäre zu einer ersten personellen Konsequenz geführt. Nicht bei den Gejagten, sondern bei den Jägern. Der ehemalige Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidbauer, CDU, zieht sich vorerst aus dem parlamentarischen Kontrollgremium zurück. Begründung? Es fallen einige dieser Dinge in meine Amtszeit und deshalb werde ich an diesen Vorfällen in der PKGR nicht mitwirken. Schmidbauer war während der Regierung Kohl von 1991 bis 1998 Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt. Er bestritt, seinerzeit Kenntnis von den, wie er sagte, in Frage stehenden Fällen gehabt zu haben. Vielmehr habe er in seiner Amtszeit dem BND die Arbeit mit Journalisten untersagt. Schmidbauer war in die Kritik geraten, weil er jetzt als Parlamentarier BND-Praktiken zu untersuchen hatte, mit denen er möglicherweise früher als Regierungsmitglied befasst war. Unterdessen mehren sich die Vorwürfe gegen den für die Auslandsaufklärung zuständigen Bundesnachrichtendienst. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung hat der BND möglicherweise auch Telefone von Journalisten abhören lassen, um Lecks im eigenen Hause zu orten, durch die BND-Interner ihren Weg in die Presse gefunden hatten. Andreas Förster, Redakteur der Berliner Zeitung, der im November 2005 mit einem Bericht über vom BND veranlasste Journalistenbespitzelungen die gegenwärtige Affäre ins Rollen gebracht hatte. Wir haben die Aussagen zweier BND-Beamter, wonach es auch gezielt und zeitlich begrenzt Abhörmaßnahmen gegen Journalisten gab. Das heißt, Journalisten, die in interne Vorgänge des BND elektronisch überwacht. Der Bundesnachrichtendienst wies die neuen Vorwürfe umgehend zurück. Das stimme nicht, so ein BND-Sprecher in Berlin. Journalistenorganisationen und Oppositionsvertreter im Kontrollgremium hatten die vollständige Offenlegung aller Fakten gefordert. Die Bundestagsfraktion der Bündnisgrünen ging noch einen Schritt weiter und forderte die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der BND-Spitzel-Affäre, nachdem sich bereits ein anderer Untersuchungsausschuss mit den BND-Aktivitäten im Irak befasst. Auch die beiden anderen deutschen Geheimdienste, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst MAD, dürfen unterdessen bei der Suche nach undichten Stellen keine Journalisten mehr als Quellen benutzen. Das Bundesinnen- und das Bundesverteidigungsministerium übernahmen für die ihnen zugeordneten Nachrichtendienste die entsprechende Weisung des Bundeskanzleramtes für den BND. Soweit dieser Bericht von Wolfgang Labun. Fördern und fordern, Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen, das ist Sinn und Zweck der Hartz-Reformen. Doch der Erfolg ist insgesamt eher mäßig und kostet zudem deutlich mehr als von der rot-grünen Bundesregierung seinerzeit erhofft. Auch die sogenannten Ich-AGs, die Förderung von Arbeitslosen, die sich selbstständig machen wollen, verschlingen wesentlich mehr als im Haushalt eingeplant. Die Union wollte deshalb die bisherigen Regelungen nicht verlängern, die SPD dagegen beharrte auf einer Fortsetzung. Es drohte Streit in der Großen Koalition. Heute dann ein Kompromiss aus Berlin dazu, Sabine Müller. Der Streit zwischen Union und SPD ist entschärft. Die Große Koalition hat sich auf Eckpunkte geeinigt, wie Existenzgründungen von Arbeitslosen zukünftig gefördert werden sollen. Damit gibt es jetzt ein Nachfolgemodell für IchAG und Überbrückungsgeld, die beide Ende Juni auslaufen. In Zukunft soll Arbeitslosen mit einem Zwei-Stufen-Modell bei der Existenzgründung geholfen werden. In den ersten 9 Monaten gibt es neben dem Arbeitslosengeld eine Gründerpauschale von 300 Euro pro Monat. Darauf hat jeder Existenzgründer einen Rechtsanspruch. Wenn die Geschäftsidee funktioniert, dann kann die Unterstützung um 6 Monate verlängert werden. Die Entscheidung darüber liegt beim zuständigen Arbeitsvermittler der Bundesagentur. Einen Rechtsanspruch auf weitere Förderung hat der Existenzgründer nicht. Um zu verhindern, dass zu viele Geschäftsideen floppen, bleibt es dabei, dass die Existenzgründung vorher auf Tragfähigkeit geprüft wird. Wenn die Arbeitsagentur Zweifel hat, kann sie den Arbeitslosen dazu verpflichten, erst einmal Kurse zu besuchen, die ihn auf die neuen Aufgaben vorbereiten. Arbeitsmarktexperten der Großen Koalition loben den Kompromiss. Existenzgründer hätten damit weiter verlässliche Rahmenbedingungen. Dagegen kritisiert die grüne Arbeitsmarktexpertin Brigitte Podmer, die Neuregelung sorge für mehr Unsicherheit und beweise arbeitsmarktpolitische Unvernunft. Eine Studie zu den Hartz-Reformen hatte gezeigt, dass die meisten wirkungslos sind. IchAG und Überbrückungsgeld waren aber positiv hervorgehoben worden. Sabine Müller. Er gehört zu den Stillen im Kabinett Merkel, unscheinbar bis zur Unkenntlichkeit. Doch heute sorgt ausgerechnet Wolfgang Tiefensee für Schlagzeilen. Der Bundesverkehrsminister plant die Verdoppelung der Geldbußen für Raser und Drängler. Bis zu 2.000 Euro sollen Verkehrsraudis künftig zahlen. Auch wer vorsätzlich mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt wird, muss tiefer in die Tasche greifen. Eine Ankündigung, die nicht überall Beifall findet. Aus Berlin dazu Andreas Abs. Bei der Verkehrsministerkonferenz in Berlin sollen die Vorschläge diskutiert werden. Tiefensee meinte zu seinen drastischen Plänen: Wir hinschauen, wo sich diese Unfälle abspielen. Wer sind diejenigen, die sie verursachen? Stellen wir fest, die Landstraße ist besonders gefährlich und es gibt Raser und Drängler. Es gibt Menschen, die Alkohol im Übermaß genießen vor Fahrtantritt oder Drogen nehmen. Hier sei er sich im Übrigen auch mit seinen gesamten europäischen Kollegen einig, meinte Tiefensee. Wir haben uns mit der Europäischen Verkehrsministerkonferenz darauf verständigt, dass wir voneinander lernen wollen, dass wir durchaus harmonisch gemeinsam dafür sorgen wollen, dass unsere Straßen in den jeweiligen Mitgliedstaaten, aber auch im grenzüberschreitenden Verkehr sicherer werden. Und ich möchte mit dieser Initiative einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Straßen noch sicherer werden, dass es weniger Leid gibt, weniger Verkehrstote und dass damit auch der Verkehr weiter flüssig und attraktiv bleibt. Auch beim Güterverkehr auf der Straße will Tiefensee härter Vergehen bestrafen. Ein absichtlich überladener Lastwagen könnte bis zu 2.000 Euro Bußgeld kosten. Dabei gehe es nicht darum, bloß die Staatskasse zu füllen, wies der Verkehrsminister Kritik zurück. Es gehe ihm darum, bei Autofahrern Geld zu holen. Das Geld solle vielmehr bei Verkehrserziehungsprojekten verwendet werden. Auf die Frage, warum er denn nicht vor allem die Punktezahl in Flensburg bei bestimmten Verstößen erhöhe, meinte Tiefensee: Ich bin überzeugt davon, dass wir mit einer deutlichen Anhöhung des Bußgeldes einen erzieherischen Effekt erreichen werden. Und ich setze darauf, dass der dazu führen wird, dass wir weniger Verkehrsunfälle, weniger Tote, weniger Schwerverletzte haben. Zur Begründung seiner Initiative verwies Tiefensee auf Zahlen. Raser, Drängler und Drogenkonsumenten verursachten häufig schwere Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr seien bei Verkehrsunfällen in Deutschland 5.300 Menschen getötet und mehr als 80.000 Personen verletzt worden. Nur wenn es im Portemonnaie wirklich schmerze, würden Verkehrsraudis ihr Verhalten ändern, meinte Tiefensee. Der Automobilclub von Deutschland, AVD, äußerte sich kritisch zu Tiefensees Plänen. Eine solche drastische Erhöhung der Bußgelder sei so gut wie wirkungslos, wenn nicht das vorhandene Instrumentarium zur Kontrolle genutzt werde. Einen besseren Effekt als Geld habe eine Erhöhung der Kontrolldichte. Die derzeitige Mischung aus Punkten und Geldbußen habe sich bewährt, zumal gerade erst die Strafen für Raser und Drängler erhöht worden seien, meinte der AVD. Der ADAC sieht in den erhöhten Strafen ebenfalls wenig Sinn. Man solle erst einmal abwarten, ob die gerade erhöhten Strafen ihre Wirkung zeigen. Bei den angekündigten Erhöhungen gehe es um rein finanzielle Interessen des Verkehrsministers, kritisierte der ADAC. Auch er forderte wirksamere Kontrollen. Soweit dieser Bericht von Andreas Abs. Und kurz vor dieser Sendung habe ich mit Volker Lemp, dem Chefjuristen des Autoclub Europa, ACE, gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob der Autofahrer mal wieder zur Melkkuh der Nation wird. Ja, man muss, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren, ne? Also der Herr Tiefensee spricht ja in erster Linie die sogenannten Raser und Drängler an, also weniger den normalen Kraftfahrer, der also hier wieder mal die Geschwindigkeit etwas überschreitet. Und wenn man also diese Gruppe ins Visier nimmt, die vielleicht noch etwas genauer definiert werden müsste, und dann hinzunimmt, dass diese Mehreinnahmen ja nun der Verkehrssicherheit zugutekommen soll, dann hat der Vorschlag für uns schon einen gewissen Charme. Aber der ADAC und andere Verkehrsverbände sagen, es geht Tiefensee um rein finanzielle Interessen, also ums Abkassieren. Ja, wie gesagt, also differenzieren tut ja Not. Wenn man abkassieren will, dann würde man ja die Mehrheit der Kraftfahrer mit entsprechenden Bußgeldern belasten. Wir verstehen aber den Herrn Tiefensee nicht so, als es soll gezielt eine Gruppe von Kraftfahrern erreicht werden, die ja nun am Rande des Vorsatzes nun massiv sich gefährlich verhält durch überhöhte Geschwindigkeit, durch Drängeln, durch Alkohol. Also wenn man sich auf diese spezifische Gruppe beschränkt, dann verstehe ich eigentlich diese Empörung nicht ganz, weil es kann ja nun keiner was dagegen haben, zumal wir ja alle unter diesen Leuten auch zu leiden haben auf der Straße. Wenn man hier ein Bußgeldniveau anhebt, das ohnehin europaweit, glaube ich, auf einem einmaligen Niedrigstand ist. Aber für notorische Raser und Drängler war es ja bisher auch schon nicht gerade billig, sich erwischen zu lassen. Ist das jetzt tatsächlich eine größere Abschreckung, 2.000 statt 1.000 Euro? Nun, man muss auch hier differenzieren. Angehoben hat man ja zuletzt per 1.5. die Geldbußen für die Drängler, auch mit höheren Fahrverboten. Also ob man hier noch was draufsatteln kann oder soll, das kann man sicherlich berechtigterweise in Frage stellen. Aber ich denke schon, dass also Geldbußen in der Größenordnung, wie sie da jetzt im Raum stehen, wie gesagt, für diese besondere Gruppe von Kraftfahrern, dass die ihre Wirkung tun. Und was wollen sie denn sonst machen? Sie können natürlich die Führerscheinmaßnahmen verschärfen, sie können noch drakonischere Fahrverbote verhängen, aber das wird ja nun von den Kraftfahrern normalerweise noch einschränkender, noch schwerwiegender empfunden. Und im Zweifelsfall ist es doch jedem Autofahrer lieber, eine höhere Geldbuße abzudrücken, als einen Führerschein zu verlieren. Aber man könnte beispielsweise auch die Kontrolldichte erhöhen, mehr Kontrollen. Auch da verstehe ich die Argumentation nicht ganz. Also die unterschiedlichen Bußgeldniveaus in den europäischen Ländern sind ja auch dadurch bedingt, dass die Kontrolldichten unterschiedlich sind. Und wenn wir in Deutschland ein niedriges Niveau haben, ein unbestreitbar niedriges Niveau, dann kommt es auch daher, dass wir im europäischen Vergleich eine sehr hohe Kontrolldichte haben, im Vergleich beispielsweise mit nordischen Staaten, die normalerweise hohe Bußgelder verhängen. Also wir haben ein hohes Kontrollniveau europaweit und wir kommen wahrscheinlich halt nicht umhin, in den nächsten Jahren uns bei der Bußgeldhöhe dem europäischen Niveau anzupassen. Also eine Anpassung nach unten, die wird es ja nun mit Sicherheit nicht geben. Und wir müssen ja irgendwie mal in Europa auch da eine gewisse Einheitlichkeit haben, sonst können eben französische Kraftfahrer oder italienische Kraftfahrer sich hier auf Deutschlandstraßen austoben, weil hier wesentlich weniger Bußgeld fällig ist als in den heimischen Gefilden. Das will ja auch niemand. Beispiel Frankreich, das haben Sie gerade erwähnt, ja. Dort ist es teurer zu rasen und zu drängeln. Dennoch ist die Zahl der schweren Verkehrsunfälle dort höher. Also eine abschreckende Wirkung scheint ja gerade nicht der Fall zu sein. Gut, da müsste man jetzt Statistiken zu Rate ziehen. Ich will ja jetzt auch nicht behaupten, dass sich jetzt von vornherein hier eine höhere oder eine geringe Unfallhäufigkeit nachweisen lässt. Aber der Vorschlag an sich, so wie er vorliegt, nochmal als eine spezifisch gefährliche Gruppe von Verkehrsteilnehmern sich herauszugreifen und die mit höheren Strafen zu belegen und dieses Geld in Verkehrssicherheit zu investieren, das sollte nicht vorab jetzt abgeblocht werden, indem man sagt, das bringt nichts. Also im Moment weiß es ja nun keiner so genau, ob und was es bringt. Vertrauen Sie tatsächlich der Ankündigung von Tiefensee, dieses Geld, diese Mehreinnahmen fließen in Verkehrssicherheitsprojekte? Also das ist jetzt für uns vom ACE schon die Conditio sine qua non. Also dann wäre es ja wirklich ein Abkassieren, wenn man sagt, wir holen hier einfach mehr Geld in die Kassen und geben es für irgendwelche anderen Dinge aus. Wir sehen den Vorschlag so, wie er da ist, mit diesem Jungtim, und so können wir ihm zustimmen. In anderer Form ist er natürlich fragwürdig, ganz klar. Was wären denn sinnvolle Verkehrssicherheitsprojekte? Ja, das sind sicherlich mal Forschungsprojekte, was Unfallursachen anbelangt, dass man eben gezielt eingreifen kann. Wenn man jetzt an die Tagesfahrlichtdiskussion denkt, ich meine, da müssen einfach die Grundlagen geschaffen werden, um konkret da einzugreifen, wo auch technische Neuerungen Verkehrsgewinne bringen. Das können auch Gelder sein, die in die Fahrausbildung gesteckt werden, in Versuche. Also ich will da jetzt kein Numerus Clausus festlegen. Ich bin auch kein Verkehrssicherheitsspezialist. Aber nochmal, ich nehme das Angebot so, wie es dasteht. Und der Herr Tiefensee wird schon wissen, was er da jetzt im Auge hat. Er wird es vielleicht auch noch konkretisieren. Davon gehe ich aus. Volker Lemp war das vom Autoclub Europa. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Vorsichtig, zurückhaltend, so Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung vergangene Woche mit Blick auf den geplanten EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. Heute konnte sich die Bundeskanzlerin in ihrer Skepsis bestätigt fühlen. Die EU-Kommission schrieb den beiden Beitrittskandidaten mahnende Worte ins Stammbuch. Beide Regierungen müssten sich mehr ins Zeug legen, um den Weg nach Brüssel im kommenden Jahr zu schaffen. Christopher Blass. Ein vernehmbares Ja, aber zum Beitritt Bulgariens und Rumäniens gab es heute von EU-Erweiterungskommissar Olli Rehn. It is our goal to welcome Bulgaria and Romania as members in 2007. Das Ziel sei, beide Länder 2007 als Mitglieder begrüßen zu können, aber and it is our duty as the guardian of the treaties to ensure that once they join, they really meet the conditions. Es sei die Pflicht, darauf zu achten, dass sie auch alle Bedingungen erfüllten, wenn es zum Beitritt komme. Und hier will Brüssel den Druck noch erhöhen. Rehn und Kommissionspräsident Barroso wollen direkt nach Bukarest und Sofia reisen, um dort die Erwartungen der Europäer noch einmal deutlich zum Ausdruck zu bringen. Im heutigen Fortschrittsbericht attestiert Brüssel beiden Ländern Reformfortschritte, aber beide müssten auch noch Defizite abbauen. Für Rumänien gilt es besonders, die landwirtschaftlichen Strukturen der EU weiter anzupassen und Standards zu erfüllen, beispielsweise in der Bekämpfung von BSE. Bulgarien wurde noch deutlicher ermahnt, gegen organisierte Kriminalität und Korruption entschieden vorzugehen. Bulgaria needs to seriously intensify its efforts to crack down on organized crime and corruption. Insofern will die Brüsseler Kommission Anfang Oktober noch einmal überprüfen, wie weit beide Länder sind. Eine Verschiebung des Beitritts auf 2008 wäre zwar theoretisch möglich, gilt aber als wenig wahrscheinlich. Brüssel hätte vielmehr die Möglichkeit, durch die Einführung sogenannter Schutzklauseln einen Beitritt zum 1. Januar 2007 nur unter Auflagen möglich zu machen. Beide Länder müssten dann unter direkter Überwachung über mehrere Jahre hinweg ihre Strukturen anpassen. Im äußersten Falle würde Brüssel ihnen EU-Gelder versagen, wenn die Reformen ausblieben. Die Mehrheit im Europaparlament kann mit diesem Vorgehen leben. Der Sozialdemokrat Martin Schulz warnte aber die EU-Kommission, zu nachlässig mit beiden Ländern zu sein in dieser Phase der Bewährung. Wir haben Vertrauen, dass die Länder diese Nachbesserungen vornehmen können, sodass dieses Datum eingehalten werden kann. Und wir gehen davon aus, dass sie es seriös überwachen werden. Auch Konservative und Liberale unterstützten das Vorgehen der Kommission im Prinzip. Mit der Einführung von Schutzklauseln könne der Druck auf beide Länder auch über den Beitrittszeitpunkt hinaus aufrechterhalten werden. Der CDU-Abgeordnete Hartmut Nassauer würdigte dabei besonders die Bemühungen in Rumänien. Grundsätzlich aber beklagte auch Nassauer, dass die Staats- und Regierungschefs beiden Ländern quasi eine Beitrittsgarantie spätestens 2008 gegeben hätten. Gegen die Stimmen der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Wir haben der Ratifizierung beider Verträge nicht zugestimmt, weil wir den Zeitpunkt für verfrüht hielten. Und das findet auch der Grüne Milan Horacek, ehemals tschechischer Bürgerrechtler, heute Europaabgeordneter mit einer klaren Position zu Rumänien, zu Bulgarien und zur Haltung der Europäer. Ich halte beide Länder nicht mal für 2008 reif. Ich glaube, dass es feige ist, dass die nicht ehrlich sind, zuzugeben, dass ein Fehler gemacht worden sind mit der Entscheidung des Beitritts. Und jetzt wird dieser Fehler nur potenziert. Horacek beklagte, dass beispielsweise Kroatien schon viel weiter sei, dass aber das Land die Folgen nun tragen müsse. Denn nach dem Fall Bulgarien und Rumänien werde die Hürde für weitere Kandidaten wohl noch höher. Für den Deutschlandfunk Information von Christopher Blass. Und auch zu Beginn unserer Kurzberichte bleiben wir europäisch. Die EU-Kommission hat heute grünes Licht für die Euro-Einführung in Slowenien gegeben, Litauen aber in die Warteschleife geschickt. Klaus Schäffer. Die Entscheidung der Kommission war so erwartet worden. Slowenien soll den Euro Anfang kommenden Jahres einführen dürfen. Der entsprechende Antrag Litauens aber wird zurückgewiesen. Die beiden Länder hatten als erste der 10 im Mai 2004 aufgenommenen neuen Mitgliedstaaten darum gebeten, die Gemeinschaftswährung übernehmen zu dürfen. Slowenien erfülle sämtliche Kriterien, so Finanzkommissar Almunia. Im Falle Litauens aber sei die Inflationsrate zu hoch. Erlaubt wäre höchstens eine Inflation von 2,5%. In dem baltischen Staat liegt sie derzeit um 0,1 Prozentpunkt darüber. Sie werde bis zum Jahresende aber noch auf 3,5% steigen, so die Prognose Brüssels. Die Regierung in Vilnius hatte schon vor dem negativen Votum angekündigt, dies auf keinen Fall hinnehmen zu wollen. Die endgültige Entscheidung über eine Euro-Einführung treffen die Mitgliedstaaten. Litauen will deshalb das Thema auf den kommenden EU-Gipfel im Juni setzen lassen. Grundsätzlich müssen alle Neumitglieder den Euro einführen, dies aber erst dann, wenn sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen. Dies sind neben der geringen Inflationsrate niedrige Zinsen, geringe Staatsverschuldung und ein stabiler Wechselkurs der alten Währung im Vergleich zum Euro. Ebenfalls in Straßburg heute eine Rede von Palästinenser Präsident Abbas vor dem Europaparlament. Im Mittelpunkt dabei natürlich die jüngste Entscheidung zur Wiederaufnahme der Hilfszahlungen. Ulrike Bosse. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat vor dem Europaparlament nachdrücklich um die Wiederaufnahme finanzieller Hilfe für das palästinensische Volk gebeten. Durch die Einstellung der Hilfe verschlechtere sich die soziale Lage der Palästinenser weiter, funktionierende Institutionen würden zerstört. Das palästinensische Volk werde mit der sicheren Katastrophe konfrontiert, wenn der vom Nahostquartett beschlossene Mechanismus für Hilfszahlungen vorbei an der Hamas-Regierung nicht schnell umgesetzt werde, warnte Abbas. Wenn das normale Leben aufhöre, so Abbas, könnten die Menschen explodieren vor Wut. Es sei eher eine Frage von Wochen als von Monaten. Abbas forderte die internationale Staatengemeinschaft außerdem auf, der Hamas eine Chance zu geben, sich an die Forderungen der internationalen Gemeinschaft anzupassen. Mit einem nationalen Dialog der Palästinenser wolle er das erreichen. Gegenüber Israel signalisierte Abbas Gesprächsbereitschaft. Nötig, so der Palästinenserpräsident, seien Verhandlungen unter Partnern, nicht Unilateralismus, Diktat und gegenseitige Ablehnung. Der lange Berlusconi-Abschied von der Macht hat nun tatsächlich ein Ende. Gut einen Monat nach der Parlamentswahl in Italien erhielt Wahlsieger Romano Prodi heute den Auftrag zur Regierungsbildung. Aus Rom dazu Jörg Seiselberg. Er werde ein ausgewogenes und solides Kabinett präsentieren, versprach Prodi, als er den Auftrag zur Regierungsbildung entgegennahm. Prodi geht davon aus, dass er und sein Kabinett bereits morgen vereidigt werden können. Der ehemalige EU-Kommissionschef hatte die Parlamentswahl Mitte April knapp gewonnen. Weil der scheidende Ministerpräsident Berlusconi das Ergebnis aber anzweifelte und zunächst ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden musste, verzögerte sich der Antritt der Regierung Prodi. Um die Ministerliste des Mitte-Links-Bündnisses gab es bis zuletzt Streit. Klar scheint, dass der ehemalige Regierungschef und frühere Kommunist Lema Außenminister wird. Gemeinsam mit dem Führer der linkskatholischen Margherita Rutelli soll er auch das Amt des Vizepremiers übernehmen. Als Innenminister ist bislang Giuliano Amato vorgesehen. Der frühere Sozialist war in der Vergangenheit bereits zweimal Ministerpräsident. Das Wirtschaftsressort soll der Finanzexperte Padua Schioppa aus der Führung der Europäischen Zentralbank übernehmen. In Frankreich dagegen bleibt vorerst alles beim Alten. Ministerpräsident de Villepin überstand am Abend ein Misstrauensvotum. Es ging um die angeblichen Schwarzgeldkonten namhafter Politiker. Aus Paris dazu unser Korrespondent Christoph Heinemann. 190 von insgesamt 577 Abgeordneten der Nationalversammlung stimmten für den Misstrauensantrag, den die sozialistische Fraktion eingebracht hatte, darunter erstmals Parlamentarier der zentrumsliberalen UDF, die eigentlich zum bürgerlichen Lager gehört. Der UDF-Vorsitzende François Bayrou begründete dieses Abstimmungsverhalten damit, dass die Regierung unter Premierminister Dominique de Villepin durch die sogenannte Clearstream-Affäre um vorgebliche Geheimkonten von Industriemanagern und Politikern handlungsunfähig sei. François Hollande, der Chef der Sozialistischen Partei, sagte, die Regierung Villepin gleiche einem Schlachtfeld. Der Regierungschef und Innenminister Nicolas Sarkozy bekämpften sich gegenseitig. Premierminister Dominique de Villepin, dem vorgeworfen wird, er habe geheime Ermittlungen gegen seinen innerparteilichen Rivalen Sarkozy angeordnet, sagte, der Misstrauensantrag werde nur zu einer Schwächung des Rechtsstaates führen. Unterdessen wurde, nach dem Vizepräsidenten von ERDS, auch der Forschungsdirektor des Luft- und Raumfahrtkonzerns beurlaubt. Beide werden verdächtigt, die gefälschten Listen mit angeblichen Geheimkonten beim Luxemburger Finanzabwickler Clearstream angefertigt und in Umlauf gebracht zu haben, um Konkurrenten in der französischen Rüstungsindustrie auszuschalten. Die Justiz vermutet einen Zusammenhang zwischen der Verleumdungsaffäre und mutmaßlichen Schmiergeldzahlungen beim Verkauf von Fregatten an Taiwan in den 90er Jahren. Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Abend einstimmig für eine Friedensmission in der sudanesischen Krisenregion Darfur ausgesprochen. Rainer Südfeld. Die seit langem geplante Ablösung der Afrikanischen Union durch die UN soll mit der heutigen Darfur-Resolution beschleunigt werden. So fordert der Sicherheitsrat, dass Generalsekretär Annan bereits in der nächsten Woche einen Plan vorlegt, wie die künftige UN-Mission genau aussehen soll, welche Truppenstruktur dafür erforderlich sein wird und wie teuer der Einsatz werden könnte. Außerdem sollen die afrikanischen Soldaten bis zur Übergabe an die UN technisch und logistisch unterstützt werden, auch durch NATO-Einheiten. Dies soll ebenfalls innerhalb einer Woche durch ein Vorabkommando vorbereitet werden. Außerdem fordern die 15 Mitglieder des obersten UN-Gremiums ultimativ die Einhaltung des jüngsten Friedensabkommens und die volle Unterstützung durch die Regierung in Khartoum. Bis September sollen die UN-Soldaten im Westsudan einsatzbereit sein. Fraglich ist allerdings auch nach der Resolution weiterhin, woher die Truppen kommen sollen. Die USA haben einen direkten Einsatz bereits abgelehnt. Die Blauhelme müssen in der Krisenregion ein Gebiet so groß wie Frankreich abdecken und sollen über 2 Millionen Flüchtlinge schützen. 7:0, so der lockere Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft am Abend in einem Freundschaftsspiel gegen den Amateurclub SSV Luckenwalde. Weniger positiv eine andere Nachricht. Der Hersteller des WM-Maskottchens Guleo, das fränkische Unternehmen Niki, ist pleite. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Barbara Roth. Guleo, das offizielle Maskottchen der FIFA-WM, hat Niki kein Glück gebracht. Der oberfränkische Plüschtierhersteller ist zahlungsunfähig und musste am Nachmittag Insolvenzantrag beim Coburger Amtsgericht stellen. Offenbar hat die teure FIFA-Lizenz für Guleo das Unternehmen in eine finanzielle Krise getrieben. Nach Branchenangaben soll Niki etwa 28 Millionen Euro für die Lizenz bezahlt haben. Ende 2004 hatte man den Erwerb der exklusiven Rechte als größten Coup der Firmengeschichte verkauft. Mit Guleo wollte man Image und Bekanntheitsgrad des Familienunternehmens steigern und neue Kundenkreise unter Sportfans erschließen. Denn bis dahin war Niki als Produzent von flauschigen Plüschtieren vor allem unter kleinen Mädchen bekannt. Rund 5 Millionen Mal wurde Guleo produziert, von der 10 cm kleinen Mini-Version bis zum 2 Meter großen Partylöwen. Doch kurz vor Anpfiff der WM die Ernüchterung. Guleo kommt beim Publikum nicht an, er ist ein Ladenhüter und verkauft sich nicht. Die Niki AG zählte bislang zu den 50 innovativsten Unternehmen in Bayern. 1986 gegründet, erwirtschaftete es mit weltweit etwa 550 Mitarbeitern im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 155 Millionen Euro. Nach den herben Verlusten der letzten Tage heute etwas bessere Stimmung an der Frankfurter Börse. Peter Kuchanski. Vor einem Jahr hat die Deutsche Post den britischen Logistikkonzern Excel übernommen. Die Sache hat sich für die Deutsche Post ausgezahlt. Auch dank der Übernahme von Excel ist der Umsatz der Deutschen Post in jüngster Zeit hochgeschossen, ist ihr Gewinn stärker gestiegen, als Branchenkenner erwartet hatten. Aktien der Deutschen Post gehörten daher von Anfang an zu den gefragten Papieren, auch wenn sie am Ende ihre Favoritenrolle an die deutsche Lufthansa abgeben mussten. Sie verteuerten sich um knapp 1%. Hoffnung auf eine Zinspause in den USA und der gesunkene Ölpreis sorgten für positive Stimmung. Dass Anleger und Analysten weniger optimistisch in die Zukunft blicken als gedacht, hatte hingegen die Stimmung gedrückt. Der Index des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, der die Stimmung der Anleger und Analysten bündelt, war im Mai überraschend gesunken. Kein Wunder, dass der DAX sich wie auf einer Achterbahn bewegte und am Ende mit 5.852 Punkten minimal tiefer stand. Der Late DAX im Frankfurter Abendhandel machte Punkte gut, er rückte auf 5.861 vor. Aktien der Deutschen Börse AG verbuchten erneut die höchsten Kursverluste. Sie gaben um über 4% nach. Die von der Deutschen Börse AG favorisierte Fusion mit der Fünfländerbörse Euronext scheint nämlich nach jüngsten Zeitungsberichten immer unwahrscheinlicher zu werden. Auch ThyssenKrupp-Aktien setzten ihre Talfahrt fort und verbilligten sich um etwa 3%. Noch immer machen Anleger Kasse, streichen Kursgewinne ein. Papiere des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS gerieten nach den jüngsten Geschäftszahlen in Turbulenzen. Am Ende kosteten sie etwa 5% weniger. Eher durchwachsen die Stimmung in New York, die Wall Street von Beatrice Oehrlings. Die Amerikaner haben im April so wenig neue Häuser gebaut wie seit anderthalb Jahren nicht. Der Rentenhandel begrüßte die daraus resultierende Verringerung des Inflationsrisikos. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen rendierten zuletzt 5 Stellen freundlicher bei 5,15%. Am Aktienmarkt sorgte der Trend dagegen für gemischte Gefühle. Die Anleger befürchten, dass mit der Abkühlung des US-Immobilienmarktes auch die Kaufkraft zusammenbricht. Viele US-Konsumenten können den Lebensstandard nur halten, wenn ihre Häuser genug wert sind, um eine Aufstockung der Hypotheken zu rechtfertigen. Der Dow Jones Index kam mit einem Minus von 0,1% und 11.419 Zählern noch am glimpflichsten davon. Nasdaq baute die Verluste vom Vortag um weitere 0,4% aus. Umsatzstärkster Wert und Tagesverlierer zugleich war Home Depot. Die Heimwerkerkette hat die Analystenerwartungen für das abgelaufene Quartal verfehlt. Auch General Motors musste sich in die Verliererreihe einordnen. Die Mitarbeiter des Zulieferers Delphi drohen mit Streiks. In der Pharmabranche zogen die Papiere von Cepracor und Sanofi Aventis an. Die US-Gesundheitsbehörde zögert mit der Zulassung eines konkurrierenden Schlafmittels von Pfizer. Der Euro stieg gegenüber dem EZB-Referenzkurs auf eine New Yorker Abendnotierung von 1,2857 Dollar. Der Dollar kostete 77,78 € und 109,75 Yen, die Feinunze Gold 690,50 $. Der Befund ist klar, doch die Therapie weiter strittig. Auch heute ging der Streik der Uniärzte weiter. Auf einer Protestversammlung, diesmal in Münster, untermauerte der Marburger Bund seine harte Linie. Marco Poltonieri. Mehr als 4.000 Ärzte und damit etwas weniger als erwartet folgten dem Aufruf des Marburger Bundes und nahmen an der Demonstration und der anschließenden Kundgebung in Münster teil. Meist waren es junge Assistenzärzte, die engagiert und lautstark für einen aus ihrer Sicht gerechten Tarifabschluss demonstrierten, auch zum Wohle der Patienten. Es hat kein Patient verdient, von einem Arzt behandelt zu werden, der vor lauter Belastung ihn als Belastung empfindet. Die Demonstrationsteilnehmer zeigten sich optimistisch. Viele waren zwar wütend, weil es immer noch keinen Abschluss gibt, die meisten aber wünschten sich ganz einfach bessere Arbeitsbedingungen und eine größere Anerkennung der aufopferungsvollen Arbeit. Wir fühlen, dass man unsere Forderungen nicht ernst nimmt, dass man unsere Arbeit nicht ernst nimmt und das trifft uns schon ins Herz. Also es ist einerseits so, dass eben die Ärzteschaft sich zum ersten Mal richtig solidarisiert und ich denke, das ist das Allerwichtigste, unabhängig jetzt von allen Zahlen, die dann am Ende rauskommen. Und dann natürlich muss einfach mal ein Zeichen gesetzt werden, dass es so nicht weitergehen kann. Ärzte-Redner attackierten auf dem Domplatz in der Innenstadt vor allem Hartmut Möllring, den Verhandlungsführer der Länder und Kontrahenten von Frank-Ulrich Montgomery, dem Vorsitzenden des Marburger Bundes. Der zeigte sich heute kämpferisch. Die unbeschreibliche Arroganz und Sturheit der Arbeitgeber solidarisiert unsere Kolleginnen und Kollegen in einem Maße, das können die sich gar nicht vorstellen. Ich selber hätte ja nie gedacht, dass es mal gelingt, Ärzte in dieser Art und Weise auf die Straße zu treiben. Und auch die Politik sollte sich mal fragen, was hat sie alles falsch gemacht, dass sie dieses friedliche Völkchen in der Dauer und in der Zeit und in der Menge wirklich immer wieder auf die Straße bringt. Die sture Uneinsichtigkeit der Tarifgemeinschaft der Länder sei schuld daran, dass man noch keinen Abschluss habe, so Montgomery. Das Desaster, so Montgomery, habe auch einen Namen, Hartmut Möllring. Er hat noch nicht einen einzigen konstruktiven Vertrag auf die Wege gebracht. Streichen kann der Mann, aber nicht verhandeln. Einzelne Abschlüsse mit Ländern strebe er nicht an. Was Montgomery wolle, sei ein Flächentarifvertrag. Und einen Abschluss in Kürze werde es wohl nicht geben. Frühestens Ende der Woche, so seine Einschätzung, werde wieder Bewegung in die Verhandlungen kommen. Auch Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer, stieß in das gleiche Horn. Die Politiker würden Medizin auf höchstem Niveau versprechen, wollten das aber nicht bezahlen. Damit werde man wohl Schiffbruch erleiden. Die Ärzte kündigt noch einmal an, auf jeden Fall weiter streiken zu wollen. Man werde durchhalten. Morgen ist in Bonn eine Veranstaltung geplant, am Donnerstag dann in Aachen. Der Streit ums Geld an den Unikliniken ist nur ein Symptom für das kranke deutsche Gesundheitswesen. Ein Bericht von Transparency International brachte heute weitere Schwachstellen ans Tageslicht. Thorsten Japs. Betrug, Missbrauch, Verschwendung, Korruption. Nach Schätzungen von Transparency International entstehen durch diese Faktoren im deutschen Gesundheitswesen jährlich Verluste zwischen 8 bis 24 Milliarden Euro. Das Hauptproblem liegt für Vorstandsmitglied Anke Martini vor allem in der dezentralen Organisation. In jedem Bundesland gäbe es eigene Gesundheitsministerien oder Ärztekammern und insgesamt existierten hierzulande über 250 gesetzliche Krankenkassen. Eine effiziente Kontrolle des Gesundheitssystems sei dadurch schwer möglich, so Anke Martini. Man darf nicht verkennen, dass sich also bei diesen dezentralen Einrichtungen natürlich seit Existenz der Bundesrepublik Deutschland ein ziemlicher Wildwuchs an Funktionärsherrschaft entwickelt hat, über den die Kontrolle zunehmend schwierig geworden ist. Dieses zurückzustutzen und die Verantwortlichkeiten zu zentralisieren, wird eine der strukturellen Hauptaufgaben sein müssen, wenn wir eine Gesundheitsreform tatsächlich erreichen wollen. Ärzte beauftragen Kollegen oder Institute mit möglicherweise überflüssigen Leistungen zu Lasten der Krankenversicherungen. Krankenkassen rechnen Leistungen ab, die nicht erbracht wurden. Gespendete Medikamente bekommen im Ausland neue Verpackungen und werden teuer wieder verkauft. Die Liste der von Transparency International angeprangerten Korruptions- und Betrugsmöglichkeiten ist lang. Besonders kritisch sieht Transparency-Experte Peter Schönhofer die Rolle der Pharmaindustrie. Die haben ihre Produkte dem Vermarkten angepasst und nicht die Vermarktung den Produkten. Die Konsequenz ist, dass heute keine Innovationen mehr produziert werden, sondern Scheininnovationen. Seit 1990 seien über 450 neue Substanzen auf den Markt gebracht worden, so Schönhofer. Nur 7 davon seien echte Innovationen. 25 weitere böten zumindest Fortschritte. Mit aggressivem Marketing gehe es der pharmazeutischen Industrie in erster Linie um neue Aufträge. Wenn mit hohem Werbeaufwand ein Arzneimittel in den Markt gedrückt wird, was nicht besser ist als ein bereits existierendes, aber mitunter 10-fach teurer, dann schädigt dieses Verhalten die Gesamtheit der Beitragszahler, der Versicherten. Es sei an der Tagesordnung, so Schönhofer, Ärzte zu Fortbildungen einzuladen oder bei ihnen für ihre Produkte zu werben. Darüber hinaus nehme laut Transparency International Manipulation und Fälschung von klinischen Studien rasant zu. Um den Missbrauch stärker einzudämmen, fordert die Antikorruptionsorganisation vor allem mehr Transparenz. Pflichtversicherte sollten wie Privatpatienten Einsicht in Abrechnungen bekommen, fremdfinanzierte Studien müssten als solche gekennzeichnet und Beziehungen zu Pharmaunternehmen offengelegt werden. Ursula von der Leyen ist Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bisher widmete sie vor allem der Familie den überwiegenden Teil ihrer Schaffenskraft. Heute zumindest kümmerte sie sich um einen weiteren Teil ihres Ressorts. Sie eröffnete gemeinsam mit dem Bundespräsidenten den Seniorentag in Köln. Olaf Höhmer. Die von Bundestag und Bundesrat geladenen Experten bezweifeln, ob Deutschland nach der geplanten Föderalismusreform wirklich europataglich genannt werden kann. Schon jetzt gelinge es der Bundesrepublik nicht, die eigenen Belange in Brüssel mit dem nötigen Nachdruck zu vertreten. Und das habe vor allem den Grund, dass man bei der Europäischen Union nicht mit einer Stimme spreche. Es ist ja evident, dass Mitglied der Europäischen Union nicht die Länder sind, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Sagt der Berliner Juraprofessor Hans Mayer. Denn wenn die Reform wie vorgesehen verabschiedet wird, wird ein Landesminister dann für deutsche Belange in Brüssel eintreten, wenn es um Themen wie schulische Bildung, Kultur und Rundfunk geht. Schon jetzt sei Deutschland in Brüssel schlecht aufgestellt, sagt Mayer, und dieser Makel werde durch die Reform festgeschrieben. Letztlich sei dies auch eine Folge fehlender Koordination der EU-Politik heute in Berlin und früher in Bonn. Dieses Problem, meint der Münchner Professor Peter Huber, hat Geschichte. Weder die letzte noch die jetzige Bundesregierung haben es geschafft, ein Europaministerium einzurichten und die Koordinierungsfunktion vorzunehmen, die in London selbstverständlich der Europastaatsminister beim Premierminister etwa durchzuführen hat. Der Ländervertreter ist ein weiterer Mosaikstein, der unsere Aufstellung in Brüssel aus meiner Sicht problematisch erscheinen lässt. Bislang regelt das Grundgesetz, dass ein Ländervertreter die Interessensvertretung bei der EU wahrnimmt. Die Empfehlung mehrerer Experten lautete heute, die vorhandene Mehrheit zu nutzen, um die Verfassung so zu ändern, dass Deutschland in Brüssel mit einer Stimme spricht. Weitere Kritikpunkte der Fachleute gelten dem geplanten Recht der Länder, in Fragen etwa der Raumordnung, des Umweltschutzes und der Hochschulzulassung von der Bundesgesetzgebung abzuweichen. Was den CDU-Abgeordneten Jürgen Geb zur Frage veranlasste, warum den Ländern eigentlich so wenig zugetraut werde. Gibt es denn Bedenken an der Fähigkeit der Länder oder, das mal ganz derb gefragt, hält man die Länder für zu bieder oder noch schlimmer für zu blöde, um das umzusetzen? Die Frage stellt sich ja und die zieht sich ja manchmal ein roter Faden durch einige Erklärungen der Sachverständigen, als würde es wirklich um den Untergang des Abendlandes gehen. wenn Dinge nicht vom Bundesgesetzgeber, sondern vom Landesgesetzgeber geregelt werden. Nein, erwiderte dem Alois Glück, bayerischer Landtagspräsident und einer der geladenen Experten. Selbst wenn die Länder in Einzelfragen an Einfluss gewinnen, im Gegenzug dazu geben sie Einspruchsmöglichkeiten im Bundesrat auf, dann geschehe dies letztlich zum Wohle derer, für die die Reform gemacht werde, der Bürger. Die Mammutanhörung mit mehr als 100 Fachleuten wird morgen fortgesetzt. Auf der Tagesordnung steht dann die Regelung strittiger Fragen in den Bereichen Justiz und Inneres. Das war der Bericht zur Debatte, zur Expertenanhörung im Bundestag und Bundesrat zur Föderalismusreform. Nun der angekündigte Beitrag über den Seniorentag in Köln, Olaf Höhmer. Der Bundespräsident gratuliert jedem 100-Jährigen persönlich zum Geburtstag. Vor 20 Jahren wurden 900 Glückwünsche im Jahr verschickt. Jetzt sind es fünfmal so viel und in absehbarer Zeit könnten es 1 Million werden. Das rechnete Bundespräsident Horst Köhler heute in seiner Eröffnungsrede zum 8. Deutschen Seniorentag vor. Als Konsequenz regte er an, über eine Verlängerung des Erwerbslebens nachzudenken. Ich würde mir hier möglichst viel Freiheit für jeden Einzelnen und für die Tarifpartner wünschen, denn jeder Mensch altert eben anders. Und auch jeder Beruf ist anders. Und viele Tätigkeiten setzen gerade solche Qualitäten voraus, die erst ältere Menschen ganz entwickelt haben. Auch Bundesseniorenministerin Ursula von der Leyen machte sich für mehr Flexibilität im Berufsleben stark. Doch in 41% aller Betriebe arbeitet niemand mehr, der über 50 ist. Deshalb forderte Ursula von der Leyen die Wirtschaft zum Umdenken auf. Wir werden die Arbeitskraft der Älteren brauchen, sagte sie. Und? Dies ist ein großer und spannender Markt, in dem dieses Land, das als eines der ersten Länder das Land eines langen Lebens sein wird, das Land sein wird mit der ältesten Bevölkerung auf der Welt in 20, 25 Jahren, dass dieses Land auch eine Chance hat, gerade bei dem Thema altersfreundliche Technologien einen Innovationsschub zu haben, neue Märkte zu erschließen, neue kreative Modelle zu entwickeln, um dann aus etwas, was wir heute noch mit gemischten Gefühlen betrachten, nämlich den demografischen Wandel, dies auch als Chance zu ergreifen für unser Land, hier Trendsetter und ganz vorne am Markt zu sein. Der 8. Deutsche Seniorentag scheint der größte zu werden, den es je gegeben hat. Auf der Begleitmesse Senova stellen die Mitgliedsverbände und zahlreiche Unternehmen seniorenspezifische Produkte und Dienstleistungen aus. Hier herrscht ziemliche Enge. Trotz aller Enge lassen es sich die mehr als 10.000 Besucher nicht nehmen, in zahlreichen Workshops und Diskussionsveranstaltungen über die Probleme und Perspektiven der älteren Generation in Deutschland zu debattieren. Bis Donnerstag haben Sie Gelegenheit dazu. Ein Bericht von Olaf Höhmer. Er gehört zum Inventar der politisch-gesellschaftlichen Debatten in Deutschland. Eine moralische Autorität, eine Institution. Seit fast 20 Jahren ist Kardinal Lehmann Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und damit Chef von über 25 Millionen Katholiken in der Bundesrepublik. Heute feiert Karl Lehmann seinen 70. Geburtstag. Ein großer Festakt im Mainzer Dom, Anke Petermann berichtet. Der Mainzer Domchor brachte ein Ständchen für den Kardinal. Im Namen der Bundesregierung gratulierte die Kanzlerin zum 70. Angela Merkel schätzt Karl Lehmann als einen Gesprächspartner für die Politik, der immer um die Konflikte der jeweiligen Zeit weiß, der die Zeichen der Zeit in unserer Gesellschaft und in den weltweiten Herausforderungen erkennt, der sie immer wieder benennt, sie aufgreift und sich in christlicher Verantwortung mit ihnen auseinandersetzt. Seit fast 20 Jahren ist Karl Lehmann Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, länger als jeder seiner Vorgänger. 1983 wurde er zum Bischof von Mainz ernannt. Gläubige zu begleiten und zu führen sei die Herausforderung, offenbarte er vor 1200 geladenen Gästen in der Mainzer Rheingoldhalle. Das musste ich als Bischof lernen. Verzichten auf Entscheidungen und auf Führung, das ist nicht erlaubt und das macht sozusagen auch das Amt kaputt. Und insofern gehört beides zusammen. Dass man mit einem Führungsanspruch in Rom anden kann, bekam Lehmann in den 90er Jahren zu spüren, als er die katholischen Beratungsstellen im staatlichen System der schwangeren Konfliktberatung halten wollte. Erst ein päpstliches Machtwort brachte ihn davon ab. auch mit dem Vorstoß, wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zuzulassen, scheiterte Lehmann. Dennoch, oder gerade weil er sich an den Konservativen im Vatikan zuweilen die Zähne ausbeißt, ist der Kardinal beim Kirchenvolk über die Bistumsgrenzen hinaus beliebt. Großes Lob für die Beharrlichkeit des katholischen Oberhirten spendete Wolfgang Huber, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Um ökumenische Nachhaltigkeit haben Sie sich nicht nur mit einer staunenswerten Beharrlichkeit bemüht, Sie haben sich um ökumenische Nachhaltigkeit verdient gemacht. Manche Schwierigkeiten haben Sie dabei erlebt, auch im eigenen Bereich. Zur jähen Ungeduld haben Sie sich nicht hinreißen lassen, denn deren Schwester ist die Resignation. Gern bezeuge ich, was wir an Schwierigkeiten gegenwärtig erleben, an Kardinal Lehmann liegt es bestimmt nicht. Und erlauben Sie mir hinzuzufügen, an mir liegt es auch nicht. Der Kardinal trägt den Aachener Orden wieder den tierischen Ernst und setzt sich zur Fastnacht die Narrenkappe auf. Mit einer ironischen Spitze an die Adresse Roms dürfte der Jubilar kein Problem haben. Und nun im Studio Jörg Christian Schillmöller aus unserer Nachrichtenredaktion. Er hat Zeitungen gelesen, die Kommentare von morgen schon heute. Guten Abend. Guten Abend, Herr Heinlein. Raser und Drängler auf deutschen Straßen sollen künftig erheblich mehr bezahlen, so will es Verkehrsminister Tiefensee. Und dieses Thema kommentieren natürlich viele Zeitungen. Zunächst aber einige Stimmen zur EU-Erweiterung. Dazu ist in der neuen Osnabrücker Zeitung zu lesen. Elegant hat sich die EU-Kommission aus der Affäre gezogen. Schonungslos benennt sie Reformdefizite der Kandidaten Bulgarien und Rumänien. Aber von der möglichen Verschiebung des Beitritts um ein Jahr auf Januar 2008 spricht sie noch nicht. So bleibt wenigstens das bisschen Reformdruck erhalten, das Brüssel noch hat gegenüber zwei Regierungen, die seit 2004 das Mitgliedschaftsversprechen in der Tasche haben. Das Darmstädter Echo ist sicher, dass beide Länder noch lange Zeit die europäischen Standards nur unzureichend erfüllen werden. Zitat: Doch Hauptsache die EU hat ihr Einflussgebiet politisch und strategisch ausgedehnt. So wird Europa inzwischen regiert. Manche Prinzipien und Werte sind dabei auf der Strecke geblieben. Auch die Stuttgarter Zeitung ist erbost. Wer soll sich noch Mühe geben, wenn er den Beitritt schon in der Tasche hat? Europas führende Politiker sind blind in die Erweiterungsfalle hineingestolpert. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung sieht es etwas gelassener. Bulgarien und Rumänien haben das Pech, dass sie die ersten Länder sind, deren Beitrittsreife in dem neuen Klima der Erweiterungsmüdigkeit begutachtet wird. Man schaut genauer hin. Die Frankfurter Neue Presse findet, beide Staaten hätten Glück gehabt. Wären ihre Beitritte vor den negativen Volksabstimmungen in den Niederlanden und Frankreich zum Verfassungsvertrag nicht schon beschlossene Sache gewesen, hätten sie auf unabsehbare Zeit draußen vor der Tür bleiben müssen. Themenwechsel. Der Reutlinger Generalanzeiger nimmt den deutschen Verkehrsminister ins Visier, der Verkehrssünder mehr zahlen lassen will. Gelingt es Tiefensee, die Zahl der Unfälle, die von Rasern und Dränglern verursacht werden, zu senken, wäre sein Vorstoß gerechtfertigt. Schließlich geht es um Menschenleben. Die Pforzheimer Zeitung stimmt zu. Nichts, aber auch gar nichts ist gegen diesen Vorstoß einzuwenden. Wer nicht hören will, muss fühlen, und zwar so, dass es schmerzt. Die Kieler Nachrichten halten nicht nur Mitleid mit Rasern für unangebracht. Zitat: Außerdem war Deutschland im EU-Vergleich bisher ein Bußgeldparadies. Wenn die Verkehrssünder jetzt daraus vertrieben werden, ist das auch Maßnahme europäischer Strafharmonisierung. Die Dresdner Neuesten Nachrichten stellen dagegen fest, Geld als Druckmittel habe schon anderswo nicht gewirkt. So zahlt der Belgier und Franzose zwar mehr fürs Rasen, baut aber trotzdem mehr Unfälle als sein deutsches Pendant. Die Lübecker Nachrichten weisen darauf hin, dass der Bußgeldkatalog erst vor 2 Wochen geändert wurde. Da drängt sich der Verdacht auf, dass der Autofahrer einmal mehr zur Melkkuh der Nation werden soll und es Berlin gegen alle Beteuerungen nicht tatsächlich um mehr Verkehrssicherheit geht. Was wir wirklich brauchen, sind häufigere Kontrollen der Polizei. Und der Schwarzwälder Bote aus Oberndorf fasst zum Schluss zusammen: Wer die Unvernünftigen am Steuer tatsächlich abschrecken will, muss sie so zur Kasse bitten, dass es wirklich wehtut, und sie ein paar Monate zu Fuß gehen lassen. Vielen Dank, Jörg Christian Schillmöller. Damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Gleich im Anschluss nach den Nachrichten unser Kulturmagazin Fazit mit Eckart Röhlke. Darin unter anderem ein Beitrag zur Gründung der DEFA vor 60 Jahren.